Anfang 1933 wurde als Träger der Vorbereitung das Organisationskomitee für die 11. Olympiade gegründet, das unter der Präsidentschaft von Dr. Lewald steht, und als Schwesterorganisation das Organisationskomitee der Winterspiele mit Ritter von Halt als Präsidenten. Dr. Lewald sowie Dr. von Halt sind Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees. Der Reichssportführer, Herr von Schammer und Osten, ist Vorstandsmitglied in beiden Komitees und nimmt an ihren Aufgaben lebhaftesten praktischen Anteil. Das sportliche Programm der Spiele mit den Wettkämpfen in 19 verschiedenen Sportarten ist durch Hinzufügung von Polo, Basketball, Fußball, Kanufahren und Handball umfangreicher als das von Los Angeles. Insgesamt sind es annähernd 120 Wettkämpfe, die abgehalten werden, und zwar sowohl Einzel- wie Mannschaftswettkämpfe, zum größten Teil für Männer, zum kleineren für Frauen. Der Plan der Verteilung der Wettkämpfe auf die Festtage vom 1. bis 16. August 1936 ist bis in jede Einzelheit ausgearbeitet, vom Internationalen Olympischen Komitee und den zuständigen internationalen Sportverbänden, deren Wünsche für die Aufstellung maßgebend waren, genehmigt und den Sportverbänden der ganzen Welt bekannt gemacht worden. 50 Nationen haben die Entsendung einer Mannschaft angekündigt. Wir erwarten annähernd 5000 Wettkämpfer. Es sei gestattet, einige Punkte hervorzuheben, die für die Spiele der 11. Olympiade besonders charakteristisch sein werden. In erster Linie wird den Besuchern die Konzentration der Kampfstätten auffallen. Wie es vorher bei Olympischen Spielen in diesem Grade noch nicht möglich war, werden fast sämtliche Wettkämpfe auf dem Reichssportfeld abgehalten werden können, da dieses alle erforderlichen Kampfstätten zusammenfasst. Die Deutsche Kampfbahn, also das Olympiastadion mit 100.000 Zuschauerplätzen, das Schwimmstadion für 18.000 Zuschauer, ein großes Aufmarschfeld, das zugleich als Polowiese dient, besondere Stadien für das Hockeyspiel und für die reiterlichen Kämpfe, Basketballplätze und eine ganze Reihe von Turnhallen. Nur die Schießkämpfe werden außerhalb des Reichssportfests ausgetragen, nämlich in Wannsee, ferner die Ruder- und Kanuregatten in Grünau, die Segelregatta in Kiel und die Endkämpfe in Boxen, Ringen, Gewichtheben in der zentral gelegenen Deutschlandhalle. Die Zusammenfassung aller Wettkämpfe auf verhältnismäßig kleinem Raum wird sich als angenehm erweisen. Schon in Los Angeles hat man durch die Errichtung eines olympischen Dorfes den Weg gewiesen zum Gemeinschaftsfest der Jugend aller Völker. Auch Berlin erhält, und das ist der zweite Punkt, in 14 Kilometer Entfernung vom Stadion ein olympisches Dorf. In hübsch eingerichteten Doppelbettzimmern, von denen je 10 bis 12 in einstöckigen Häuschen zusammengefasst sind, werden die Wettkämpfer aller teilnehmenden Nationen wohnen. Die Wettkämpferinnen erhalten Unterkunft in einem schönen Wohnhaus auf dem Reichssportfeld selbst. Abgesehen vom olympischen Dorf findet der Gedanke, dass im Zeichen der Spiele die Jugend der Völker einander näher kommen soll, noch weiteren Ausdruck in einem großen Jugendtreffen, das mit den Spielen verbunden sein wird. Alle in den Spielen teilnehmenden Länder sind eingeladen worden, zu diesem Treffen eine Gruppe von 30 Knaben nach Berlin zu entsenden, die sich von der Landesgrenze ab als Deutschlands Gäste betrachten soll. Getreu einem Wort des Grafen Beilatour, des Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, wonach die Olympischen Spiele mehr sein sollen als eine bloße Gelegenheit für hochgezüchtete Cracks, werden wir versuchen, neben der kämpferischen Seite des Sports auch die erzieherische zur Geltung zu bringen. Es sind deswegen schon Vorbereitungen getroffen, um 30 Studenten der Körpererziehung von jeder Nation, die Deutschlands Gäste sein werden, anlässlich der Spiele zu einem sportpädagogischen Kongress zu versammeln, ferner einen sportmedizinischen Kongress abzuhalten und einen Kongress für Freizeitgestaltung oder Kraft durch Freude, der dem Recreation-Kongress von Los Angeles 1932 entsprechen wird. So wie im alten Hellas die Musik der Gymnastik verschwistert war, so wollte der Begründer der modernen Spiele, Baron de Coubertin, dem Sport die Musen verbünden